Erstellt am 21. Dezember 2024. Alles Hard-Examples von 7ov.de gibt es bei 6ov.de herunterzuladen. Das sind die aktuellen Infos von 7ov.de. Es wurden auf https://archive.org Falschinformationen in einer XML-Datei geschrieben. Achtung! Diese unbekannte Person gibt den Namen SBTech im Profil an, 7ov.de lädt keine Samples auf Drittanbieter hoch. 7ov.de hat alle Rechte, inklusive Logos, an 6ov.de abgegeben. 7ov SBTech verkauft keine Hard-Examples. Die 7ov.de-Seite hat keine Verbindung zur 6ov.de-Seite. 7ov.de ist seit 2022 abgeschaltet und wird auch in Zukunft nicht mehr aktiviert werden. Und auch keine Samples mehr noch zur Verfügung stellen. https://8032.05.as.archive.org 4 Items mpb2k21.1 mpb2k21.1-meta.xml. Viel Spaß wünscht dir Andreas von 7ov.de.